Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, Telefonnummer 0800 5678 111. Meine Frage an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Und die erste Anruferin heute Nacht ist Susanne und Susanne ist 32 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Susanne. Hallo. Was ist dein Thema, um was geht's? Mein Thema ist, ich habe ein Verhältnis mit meinem Cousin. Ich liebe meinen Cousin. Mhm. Da sage ich jetzt erstmal, na und? Ja, na und. Es gibt Probleme. Ja, von meiner Seite weniger, weil ich bin alleine. Er ist verheiratet. Ach so, naja. Hat eine Frau und ein Kind. Ich weiß auch nicht, was er ihr erzählt, wenn er bei mir ist. Ja. Interessiert mich eigentlich auch nicht. Wie lange läuft denn dieses Verhältnis schon? Das läuft jetzt seit Ende März, seit dem 28.03. Nun kennt man den eigenen Cousin ja in der Regel schon sehr lange oder sein Leben lang. Du vermutlich auch? Eigentlich nein. Bei uns ist es leider Gottes anders. Also normalerweise sollte man ihn kennen, aber bei uns war es so, ich habe ihn sehr, sehr wenig gekannt. Für mich ist er eigentlich ein wildfremder Mensch, sag ich jetzt mal so. Und zwar und habt ihr euch dann im März oder in diesem Jahr zum ersten Mal ein bisschen näher kennengelernt oder wie kam das? Wir sind uns ja sehr, sehr nah gekommen, viel zu nah eigentlich. Ja gut, das habe ich schon verstanden. Aber wie kam es, dass ihr euch überhaupt jetzt so begegnet seid? Wenn du sagst, vorher war das eher ein Fremder oder habt ihr weit auseinander gewohnt vorher? Er hat, er hat immer weit weg gewohnt und wenn, dann war er mal, also das erste Mal, glaube ich, da war ich, keine Ahnung, 12. Da hat er in Köln gewohnt, irgendwo am Stadion, hat mir ein Autogramm vom Toni Schumacher mitgebracht, weiß ich noch ganz genau. Gut, aber so die letzten Jahre, wie weit habt ihr entfernt gewohnt? Immer weit weg, ich wusste nie, immer wo weit er weg. Lebt, wie? Wo er wohnt. Ach so, so weit entfernt. Es gab also auch keine Familienzusammenkünfte, keine Geburtstage und so etwas. Nein. Wie kam es denn dann jetzt, dass ihr zueinander gefunden habt oder euch getroffen habt? Seine Mutter hat mir seine Telefonnummer gegeben. Ja. Und ich habe ihn einfach mal angerufen und habe ihm gesagt, wäre schön, wenn man sich mal sieht, komm doch mal vorbei oder ja, eben was man dann so sagt. Das heißt, du konntest dir gar nicht mal richtig vorstellen, wie er aussieht. Doch, wie er aussieht schon, auf Fotos, aber für mich war er nie der Cousin, für mich war er eigentlich immer viel, viel mehr. Also nämlich? Diese, was war er mehr? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ist ein bisschen schwer in Worte zu fassen. Also für mich war er immer mehr wie nur der Cousin, sage ich jetzt mal. Habe ich verstanden. Aber was mehr? Ich habe immer zu ihm aufgeschaut, ja. Aber wenn du nie Kontakt zu ihm hattest und wenn er ganz weit weg war, war er doch gar nicht greifbar für dich, dass du ihn anhimmeln konntest. Nein, eigentlich nicht. Aber trotzdem waren immer diese Gedanken an ihn. Mhm. Die waren immer da. Mhm. Also ich habe mir immer gedacht, wie es wohl mal wäre, wenn man ihm mal näher kommt. Wie wenn man mal mit ihm Sex hat. Ach so, hast du auch schon gedacht vorher? Ja, natürlich. Ja, natürlich ist das überhaupt nicht. Doch, für mich schon. Ja, hör mal, das hast du schon als junges Mädchen gedacht? Wie wäre es, wenn ich mit dem Cousin Sex hätte? Ich habe, das letzte Mal habe ich ihn gesehen, da war ich 21. Und da gefiel er dir so gut, dass du dir solche Gedanken hörst. Ja, interessant, das müssen wir mal festhalten. Dass von Anfang an so diese erotische Komponente in deinen Fantasien eine Rolle gespielt haben. Das war immer so, eigentlich immer. So. Also immer diese Vorstellung, wie es ist, wenn man sich mal näher kommt wenn man dieses Mal vertieft. Ja. So, nun seid ihr euch näher gekommen, ihr habt Kontakt aufgenommen, habt euch gesehen. Von wem ging denn dann die Initiative aus, dass es wirklich dann zur Sache ging? Von dir oder von ihm? Wenn es passiert hat es von beiden Seiten. Er hat mich dann mal angerufen und hat gesagt, er wäre bei seiner Mutter, weil da ein Geburtstag ist, wo er auch immer selten war, sehr, sehr selten. Da habe ich ihn auch nie gesehen. Und dann haben wir öfters telefoniert und dann haben wir uns irgendwann mal getroffen. Er hat mich dann abends mal nach Hause gefahren und dann gab er mir den ersten Kuss und ich habe mir dabei aber nichts gedacht. Naja, da hast du dir auch schon was bei gedacht, glaube ich, wenn du ihn in dieser Weise gesehen hast die ganzen Jahre. Nun gut, jetzt ist daraus eine Affäre entstanden zwischen euch beiden, zwischen dir und deinem Cousin. Eine richtige Liebesaffäre. Ja. Ja. Die vollkommen geheim läuft. Ja. Ja, das weiß also niemand. Nein, es weiß nur meine allerbeste Freundin. Ja. Meine allerbeste Freundin. Er ist verheiratet, er hat eine Familie, sagst du. Ja. Wie steht er denn dazu? Gibt er dir in irgendeiner Weise Hoffnung, dass aus euch etwas Richtiges werden könnte? Oder was sagt er? Wie äußert er sich? Er sagt immer zu mir, er will mir nichts versprechen, was er nicht halten kann. Ja, ich sag, toll. Ich sag, da kann ich mir auch einen Kuchen draus backen. Ich sag, da weiß ich genauso viel, wie ich vorher auch wusste. Ich sag, entweder ja oder nein. Also es geht jetzt in erster Linie gar nicht darum, dass es dein Cousin ist, sondern die Tatsache, dass du einen Mann hast, von dem du eigentlich immer schon geträumt hast, der aber verheiratet ist, ein Kind hat und dir nicht so richtig klar sagt, wo der Hase für ihn langläuft. Ja, genau. Ja. Ja. Das ist natürlich so eine Sache. Wie ist denn die Ehe? Beschreibt er das? Sagt er da was zu? Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Mhm. Ich weiß also nicht, was er erzählt, wenn er bei mir ist. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich frage auch nicht danach, weil es mir egal ist. Ich bin immer froh, wenn er hier ist und ich genieße die Zeit, die wir haben. Wie oft seht ihr euch? Wir versuchen es jedes Wochenende. Was erzählt er denn dann zu Hause, wenn ihr euch jedes... Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe auch nie danach gefragt, weil es mich nicht interessiert. Ist es für dich ein Problem, dass es dein Cousin ist, wenn ihr wirklich zusammenkämt? Nein. Das wäre dir auch egal? Nicht. Nein, das ist mir egal. Wäre es für ihn ein Problem? Nein, für ihn auch nicht. Da haben wir mal drüber gesprochen. Also ich habe ihn mal gefragt, ob das eventuell damit zusammenhängt, dass er halt mein Cousin ist und dass es vielleicht da irgendein Problem geben könnte. Ich dachte, nö, wenn ich eine Frau liebe, liebe ich die und alles andere ist mir egal. Seid ihr ersten Grades miteinander verwandt? Ach, ich habe keine Ahnung. Also wie sind denn die Verwandtschaftsverhältnisse? Sind eure... Ich weiß wohl, dass das wohl seine Mutter ist, aber der Vater wohl nicht der Vater ist. Ich habe keine Ahnung. Da habe ich auch nie nachgefragt, weil... Ach, du weißt gar nicht so ganz genau. Normalerweise, also ersten Grad ist ja so, wenn die Eltern, wenn es da Geschwisterverhältnisse gibt zwischen deinen Eltern und seinen Eltern, wenn da welche direkt Geschwister sind, dann sagt man Cousine, Cousin ersten Ranges. Das weißt du gar nicht ganz genau. Es soll, also es ist, also von meiner Mutter, das ist wohl der Bruder. Und sie ist in die Familie eingeheiratet. Ach so, also ganz kompliziert, ich mag schon. Ist ja letztendlich auch egal. Die Frage ist natürlich, wie du dich jetzt verhältst. Ja, ja. Und vor allen Dingen musst du rausbekommen, was du für ihn bist. Ob du nur so eine Bettgeschichte bist, so ein schönes Schmankerl am Rande neben seiner Ehe, oder ob da wirklich mehr Gefühle im Spiel sind und... ja, nur dann kannst du das beurteilen, ob es vielleicht auch eine Chance hat, eure Verbindung. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe es schon mal versucht und habe ihn gefragt und habe ihm auch gesagt, dass... Deshalb musst du dir für dich irgendwie so eine Grenze setzen und dir sagen, so lange mache ich das mit und ab dem Punkt kann ich das nicht mehr. Weil du willst ja mit ihm zusammen sein, so habe ich das ja verstanden. Ja, natürlich. Ja. So, jetzt läuft das seit März, das ist ja noch nicht so sehr lange. Ich würde das schon immer wieder mal thematisieren bei ihm und mir an deiner Stelle so für mich selbst irgendeine Grenze setzen. Bis dahin geht es und dann geht es einfach nicht mehr. Dann setze ich ihn unter Druck oder ich lasse es sein. Das habe ich ja schon versucht, aber ich habe dann immer, also nicht so die Angst, aber wenn man, wie man so schön sagt, dem Mann die Pistole auf die Brust setzt, dann sagt er, was ich habe, weiß ich, was ich kriege, gut, keine Ahnung. Das sollst du ja auch nicht sofort machen. Du sollst ja auch erstmal rauskriegen, was er für dich wirklich empfindet. Und dann daraus die Konsequenz ziehen. Ne? Ja, aber wir kennen uns ja nicht. Wie, wir kennen uns nicht? Ja, jetzt, wir kennen uns ja nicht. Wir sehen uns immer nur am... Ihr seht euch jedes Wochenende. Ja gut, dann geht ja mal ab und zu vielleicht nicht in die Kiste, sondern redet auch mal ein bisschen über euch. Wenn ihr euch schon jedes Wochenende seht, das ist ja nun viel Zeit. Das ist ja ein seltsamer Satz. Du hast seit März mit jemandem ein Verhältnis, triffst dich jedes Wochenende mit dem und du sagst mir, wir kennen uns ja gar nicht. Dann tu was dran, dass ihr euch kennenlernt. Und nur dann kannst du doch auch eine Grundlage schaffen für eine eventuelle Beziehung. Also, ihr müsst noch viel machen, reden und vor allem musst du rauskriegen, was er für dich empfindet. Und dann musst du handeln. Ich wünsche. Egal, werde ich ihm wohl nicht sein, sonst wird er nicht immer wiederkommen. Bitte? Schätze ich mal. Nö, aber ja, so einfach kannst du es nicht sagen. Vielleicht bist du einfach auch nur das Betthäschen. Vielleicht bist du nur das. Und das musst du rauskriegen. Alles Gute, Susanne. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Und jetzt bin ich verbunden mit Helga. Und Helga ist 60 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Helga. Ja, ich habe ein Problem, Domian. Ja, erzähl. Mein Mann ist vor anderthalb Jahren gestorben. Ja. Nach 5 Jahren Pflege. Also schwer krank war er. Ja. Was hatte er für eine Krankheit? Der war im Rollstuhl, der hat die Lunge Bläschen waren kaputt. Mhm, und dann hat er einen Hodgkin-Krebs. Der Schnittelbergs-Krebs. Schwer erkrankt. Ja. Ja. Mhm. Und jetzt habe ich durch den Fernsehen einen Mann kennengelernt. Durch den Fernsehen einen Mann kennengelernt? Ja. Wie das? Da ist ein Sender, mhm. Da stehen die Namen drauf. Ich suche ihn oder er sucht sie. Ja. Und da hat ein Mann drin gestanden, in meinem Alter, und habe ich angerufen. Ach so, das ist so ein... Habe ich mich nur getraut, aber... Ach, quasi so eine Partnersuchsendung. Ja, ja. Wurde der Mann nur im Foto gezeigt, oder? Nee, nur ein Name und Telefonnummer. Ach so, nur den Namen? Ja. Du hast das Bild gar nicht gesehen von ihm, gar nichts? Nee. Jetzt ruft er jeden Abend an. Also aber zuerst hast du angerufen, ne? Ich habe angerufen, ja. Ja. Und jetzt ruft er jeden Abend an, aber ich weiß nicht, ob ich... mich mit ihm treffen soll. Mhm. Wie lange läuft das jetzt schon, dieses allabendliche Anrufen? So 5 Wochen. 5 Wochen schon? Ja. 5 Wochen. Telefoniert ihr jeden Abend miteinander? Jeden Abend ruft er mich an. Und redet ihr viel miteinander? Nee, und das ist gar nicht so viel. Er tut immer nur, bitte, er möchte mich gerne mal sehen. Ja. Und aber ich habe Angst davor. Ja. Aber dann sind das ja auch keine langen Telefonate wahrscheinlich, oder? Nee. Nee. 10 Minuten so. Ja. Ungefähr. Vor was hast du Angst, Helga? Ich als Kind hatte keine Liebe von meiner Mutter. Mhm. Er hat auch keine Liebe. Mhm. Er konnte keine Liebe zeigen. Mhm. Also ich bin nie mal in den Arm genommen worden. Mhm. Und da habe ich jetzt Angst, dass er mich jetzt in den Arm nimmt. Ich sehe mich zwar davor. Moment mal, lass mich mal fragen. Du warst ja verheiratet. Ja, wie? 41 Jahre. 41 Jahre verheiratet. Ja, ja. Und bist du von deinem Ehemann nie in den Arm genommen worden? Nee, der konnte das nicht. Der hat mich zwar sehr geliebt. Und es gab keine Zärtlichkeiten zwischen euch? Nee, kein Kuss. Ab und zu ein Kuss, das war selten. Aber ihr habt doch miteinander geschlafen. Ja. Sex habt ihr gehabt. Ja. Aber kein Kuss, also kaum ein Kuss. Das konnte er nicht. Kein Händchen halten, dich mal streicheln. Nee. Nur wir ein Vierteljahr auf der Intensivstation war, haben meine Kinder gesagt, Mutti, das erste Mal, ganzes Vierteljahr, dass mein Mann mich im Arm hatte. Dann konnte er mich in den Arm nehmen. Ich bin ganz, ganz erschüttert, Helga, wenn ich mir vorstelle, dass ihr 41 Jahre verheiratet wart. Und wir waren glücklich verheiratet. Ja, aber ja? Ja. Hast du das denn nicht vermisst, dass der Mann, den du liebst, dass der dich mal in den Arm nimmt? Mm-mm, weil ich gewusst habe, er kommt nicht. Warum konnte er das nicht? Weißt du das? Weil er von seiner Mutter keine Liebe hatte. Hm. War denn, entschuldige, wenn ich das mal frage, bevor wir dann auf das aktuelle Thema kommen. War denn die Sexualität, war das für dich auch okay und schlimm? Alles okay. Alles okay? Alles okay. Hm. So, und jetzt gibt es da einen neuen Mann, ja, eventuell. Ja. Und du hast Angst, dass das vielleicht dann passiert, dass der dich in den Arm nimmt. Ja. Ich sehe mich zwar davor. Mhm. Ich finde es bittbrüchtig, kein Mann, aber für die Fürstzärtliche. Fürstzärtliche? Ja. Mhm. Wo ich die ganze Jahre mich gesehen habe danach. Und jetzt hat... Also um die Sexualität geht es dir gar nicht? Nee. Geht's, wie alt ist er? Ist er in deinem Alter? Ja, das ist 52. Er guckt zwar heute Abend die Sendung auch. Ist das wahr? Ja, er hat zwar gerade, er guckt auch jedes Mal die Sendung. Mhm. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt mit dir spreche, du... Weil ihm konnte ich es nicht sagen, dass er es hört, wie es in mir ist. Ach, das ist natürlich eine interessante Sache. Das heißt, es ist ja wichtig für ihn, dass er das erfährt. Ne? Ja. Sonst macht er sich ja gar keinen Reim darauf, warum du so zurückhaltend bist. Ja. Lass mich noch eine andere Frage fragen. Ja. Vor anderthalb Jahren ist dein Ehemann verstorben. Ja. Spielt da jetzt vielleicht auch so ein bisschen, dass du ein bisschen schlechtes Gewissen hast, auch mit sich schon mit einem Mann wieder zu treffen? Ja. Aber du hast ja immerhin da angerufen. Das heißt, angerufen, ja. Ne, das heißt ja, dass da auch eine Sehnsucht ist. Oder eine, ja. Weil ich sage, ich möchte nicht allein jeden Abend allein so sitzen. Ich will jemanden, der bei mir ist. Hast du Angst zum Beispiel auch davor, was die anderen Leute sagen, wenn da ein anderer Mann wäre? Die Kinder, die Verwandten, die Nachbarn? Nee. Das nicht? Nee, meine Kinder sind dafür. Ach so. Und die Nachbarschaft, die interessiert mich nicht. Und mit den Kindern hast du schon besprochen? Es könnte sein, dass ein neuer Mann... Wir haben schon mit meinem Sohn gesprochen, der sagt, Mutti, treff dich doch mal mit dem Märchen in die Nähe. Es kann dir nichts passieren, ich habe halt auch Angst, mit fortzugehen. Ja. Die Kinder sagen, wir sind in, meine Kleine sagt, ich bin in der Nähe. Ja, gut, das ist natürlich, man muss auch vorsichtig sein, das ist völlig klar. Du hast gerade gesagt, die Sexualität interessiert dich nicht so sehr, aber du würdest es auch noch mal genießen wollen. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt versuchen wir mal zu erklären, Helga, was könnte denn passieren, wovor du Angst hast, wenn du diese Zärtlichkeit empfindest, wenn er dich mal in den Arm nimmt? Was könnte da passieren bei dir? Eigentlich kann da ja gar nichts passieren. Nee. Eigentlich kann man ja, wenn man 41 Jahre so eine Sehnsucht hatte, kann es ja nur schön sein. Eigentlich ja. Man muss ja gar nichts machen, man muss ja einfach nur vielleicht da liegen oder sitzen und es einfach genießen. Man muss ja gar nicht irgendwas machen und tun. Ich glaube, dann immer wäre schlecht gewesen, wie mein Mann, aber er wollte ja auch nicht haben, dass ich allein bleibe. Er konnte zwar nicht mehr, zum Schluss nicht mehr mit mir sprechen, Vierteljahr lang, aber... Lassen wir nochmal über dieses Thema kurz reden mit dem schlechten Gewissen. Ich finde, dass du dir da kein schlechtes Gewissen machen musst. Wenn du schon sagst, dass dein Mann das auch wollte, dass du dir nochmal jemanden suchst, und du hast ja nur viel mitgemacht, du hast ihn lange gepflegt, er war so schwer krank. So, und nun sind auch anderthalb Jahre vergangen. Und sogar deine Kinder und deine Familie sagen, Mama, mach es, such dir jemanden. Dann finde ich das völlig in Ordnung. Dann brauchst du auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Und wenn dein Mann von oben zuguckt, wird er sagen, die soll sich mal noch ein bisschen schöne Tage machen, die Helga. Bin ich ganz sicher. Ich sehe zwar nicht aus wie 60. Nein, aber natürlich nicht. Was meinst du, dass ich hier schon Gesprächspartnerinnen hatte? Ich gucke der Sendung jeden Abend. Siehst du, da weißt du auch, dass ich schon oft sehr alte Leute hatte, ältere Leute, die sich mit 75 oder 78 nochmal richtig verliebt haben. Also ist 60 Jahre, finde ich, gar kein Alter. Mein Sohn, der ist jetzt 29, er nimmt mich sogar mit in die Disco. Ja, siehst du. Und sagst, Mutti, du bist noch rüstig, du bist schwierig. Na, siehst du. So. Jetzt finde ich schon mal ganz toll, wenn dein Bekannter heute Abend diese Sendung hier hört, dass er weiß, wo was los ist bei dir. Dann wird er dich schon sehr viel besser verstehen und wird vielleicht auch noch vorsichtiger mit dir umgehen. Und dann finde ich schon, dass ihr vielleicht gleich, nachdem wir beide telefoniert haben, nochmal miteinander telefoniert und verabredet euch doch mal fürs Wochenende. Okay. Trinkt doch mal schön Kaffee irgendwo zusammen. Ne? Und man kann ja alles ganz langsam angehen lassen. Und wenn er dich dann irgendwann in den Arm nimmt, wirst du sehen, dass es nur schön ist. Okay, Damian. Ich weiß, was ich toll finde, Helga. Dass du den Elan auch noch hast, zu sagen, ich möchte noch mal einen neuen Anfang machen und suche mir noch einen neuen Menschen. Ja, ich muss jetzt auch sagen, mein Mann war 40 Jahre auf Montage. Ja. Und wir haben die nur Wochenende Ehe gehabt. Ja. Ne? Also, und ich hatte meine Ehe nicht viel, aber er hat eine gute Ehe. Aber du hast eben auch viel einbüßen müssen, ne? Ja. Und du hast ja auch ein Recht darauf, jetzt vielleicht dann noch mal ein bisschen was zu erleben und auch noch ein paar schöne Tage zu genießen. Also ich finde, du sollst das tun, und wenn du den mal nett findest, mit dem du da telefonierst. Am Telefon ist er sehr nett. Ist er sehr nett, und ihr versteht euch auch ganz gut und tut, ja. So, dann würde ich sagen, ne? Anrufen und schön verabreden und sehr langsam alles angehen lassen. Okay. Alles Liebe, alles Gute, Helga. Danke. Tschüss. Tschüss. Laura, 17 Jahre alt. Halt, wo ist sie? Hier ist sie. Ja, hallo. Und Jacqueline ist auch dabei. Genau. Und die ist auch 17 Jahre. Wie? Um die handelt es sich eigentlich auch. Ich bin die Hauptperson, und zwar, ich fange jetzt einfach mal an, ja? Ja, aber ich rede jetzt mit Laura, ne? Moment. Ja, genau. Ja. Ich bin die beste Freundin von ihr, und wir kennen uns eigentlich schon seit dem Kindergarten. Und sie hat jetzt seit 2 Jahren hat sie einen Freund. Der ist... Hallo? Oh, ja? Die Leitung ist sehr, sehr schlecht. Das versumpft immer so. Ich habe den Schluss gar nicht verstanden. Sie hat seit 2 Jahren einen Freund und... Sie hat seit 2 Jahren einen Freund und Ja, so seit anderthalb Jahren spinnt der voll rum. Was heißt das? Das heißt, dass er sie andauernd nur schlägt. Und zwar wegen jedem Grund. Sie braucht nur wirklich nur stolpern. Und wenn es wirklich nur abgesehen war, da kriegt sie direkt einen Schlag. Und das macht er sogar nur so link, meistens noch auf dem Rücken, damit das keiner sieht. Macht er das auch in deiner Anwesenheit, wenn du dabei bist? Das hat er einmal gemacht, aber das, ja. So, und jetzt bist du die beste Freundin von Jacqueline? Ja. Und ich vermute, du sagst zu ihr, so geht das nicht weiter, natürlich, oder? Natürlich, sie ist ja gerade schon wieder zu mir gekommen. Ja. Ich weiß nicht, Hallo? Ja? Ah, die Leitung ist super schlecht. Mhm. Wir versuchen mal ein bisschen, sonst müssen wir euch nochmal neu anwählen. Mhm. Nee, sie ist jetzt gerade schon wieder zu mir gekommen und ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll, weil sie lässt sich wirklich nicht helfen. Sie sagt ja selber, ich verstehe das nicht und ich muss zu ihm zurück. Okay, Laura, dann gib mir mal die Jacqueline. Alles klar. Ja. Hallo? Jacqueline. Ja. Du bist 17 Jahre alt, ne? Ja. Jetzt hat Laura mir gerade was erzählt, das hast du mitgehört. Ja. Stimmt das so? Ja. Dass dein Freund, mit dem du 2 Jahre jetzt zusammen bist, dass der dich seit anderthalb Jahren so schlecht behandelt? Ja. Erzähl mir doch auch nur noch ein paar Beispiele, was er so macht. Ja, zum Beispiel, ich bräuchte nur aus Versehen ein Glas umkippen. Und dann kriege ich schon wieder eine Ohrlasche und dann ist auch schon wieder vorbei. Und dann renne ich meistens sofort an dich zu Laura. Also, das sind völlige Geringfügigkeiten, zu denen du wozu du gar nichts kannst, wenn irgendwas passiert. Also, wenn ein Glas umkippt. Ja. Oder Laura sagt dir gerade, wenn du stolperst oder so, dann schlägt er dich. Ja, oder wenn ich über Laura rede, weil er hat sie einmal nachts abgefangen und hat sie so, also schon zugerichtet, dass sie Faltchen hatte. Er hat die Laura auch, deine Freundin auch schon geschlagen? Ja, er hat mir gedroht, wenn ich Schluss mache und so, dann macht er meine Freunde fällig und besonders die Laura. Und dann hat sie ihn angezeigt und so. Und seitdem ist er überhaupt nicht mehr gut, auf sie zu sprechen. Und sobald ich nur von ihr rede, kriege ich also schon richtig Ärger mit ihr. Was ist denn aus dieser Anzeige geworden, die Laura gestellt hat? Nichts. Nichts? Ich habe es keine Beweise gab. Ja, aber er lässt die Laura in Ruhe jetzt? Auch nicht wirklich. Ja, aber er hat ja nicht mehr aufgelauert, also in der letzten Zeit. Nee, hat er nicht, aber er macht schon... Verstehe. So er versucht alles Mögliche, dass ich nicht zu ihr hingehe. Wie alt ist er? 19. Wie oft kommt denn das vor, Jacqueline, was du mir gerade erzählt hast? Was ja Wahnsinn ist, wenn du ein Glas umwirfst oder stolperst. Immer, sobald ich da bin, ist er... Immer öfter geworden. Also er ist manchmal schon ganz lieb, aber dann sobald irgendwas passiert also, oder er schlechte Laune hat oder ihm irgendwas nicht passt und so. Ich sag jetzt mal einfach so eine Zahl, das Beispiel. Das kann also durchaus vorkommen, dass so pro Woche du 10-mal eine gescheuert kriegst. Ja, mindestens. Mindestens? Den ganzen Rücken ja auch andauernd blau. Jacqueline. Warum bist du denn bei diesem Mann noch, Mensch? Ja, das Problem ist, wir sind seit 2 Jahren zusammen und ich kann mich nicht so einfach so von ihm trennen. Aber was hast du denn noch Schönes bei dem? Wenn du musst doch in permanenter Angst leben. Ich weiß nicht, er ist ja manchmal noch ganz lieb und macht auch was für mich. Aber Jacqueline, wenn er solche Sachen macht und so lange macht mit dir. Ja, aber das Problem ist, er droht mir ja und wenn er wirklich droht, dann zieht er das durch, egal was da ist. Das heißt, du bist eigentlich mehr aus Angst noch bei ihm. Wenn du so aus freien Stücken entscheiden könntest, würdest du sagen, ich gehe, ich will ihn nicht mehr. Ja, schon. Ich würde dann eher auf meinen Instinkt und auf den meiner besten Freundin hören. Ihr wohnt aber nicht zusammen? Nein. Nee. Wissen deine Eltern das? Kriegen die das mit? Ich wohne nicht zu Hause. Ach so. Ich wohne in einer WG und meine Eltern wohnen ein bisschen weiter weg. Ich habe das meiner Mutter zwar schon mal erzählt, aber sie sagt, ja, warte erst mal ab, vielleicht wird sich das widerlegen und das hat die Mutter gesagt? Ja. Ich finde das unverantwortlich, dass seine Mutter das gesagt hat. Ich habe auch ziemlich schlechten Kontakt zu meinen Eltern. Also ich habe ihr das erzählt, wo wir nur so ein bisschen öfters Streit hatten. So, da ist noch nicht großartig was passiert. Da hat sie gesagt, ja, das legt sich schon wieder und dann ist es also Jackie, geworden. Also Jackie, ich sage dir jetzt ganz, ganz eindeutig und ganz klar, das legt sich nicht wieder. Und jede Stunde, die du länger bei diesem Mann bleibst, ist eine vertane Stunde, eine schlimme Stunde. Ich bin ganz, ganz fest der Auffassung, dass du von diesem Typ weg musst. Ohne Wenn und Aber. Das wird Laura auch so sehen. Ja, aber das Problem ist, Das Problem, ich weiß ja nicht mehr, wie ich ihr helfen soll. Ja, das Problem ist, dass du Angst hast und weil er dir droht. Was konkret droht er dir denn, wenn du sagst, hast du schon mal gesagt, ich gehe? Ja, ich hab das schon sehr, sehr oft gesagt. Und was sagt er dann konkret, ja, wie droht er? Ja, ich bringe Laura um und ich mache dich völlig fertig und wenn du nicht zu mir zurückkommst, dann bla. Ja, weil er denkt, ich dränge sie. Verstehe. So, wir halten jetzt mal fest. Nochmal, meine Auffassung, hundertprozentig so schnell weg von diesem Mann wie irgend möglich. Ich verstehe deine Angst und auch deine Sorge. Die, finde ich, sollten wir auch ernst nehmen. Da gibt es aber schon eine ganze Menge Sachen, die man dagegen unternehmen kann, gegen solche Typen, die den Mädels solche Angst machen. Das möchte ich jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit mit dir bereden, sondern ich habe eine tolle Psychologin im Hintergrund, die Anna. Mit der wirst du jetzt mal reden und die wird dir die entsprechenden Tipps auch geben, wie man am allerbesten in so einer Situation sich als Frau, als junge Frau verhält. Ja, machen wir das so? Okay. Das läuft folgendermaßen, du legst auf und die Anna, meine Psychologin, ruft dich gleich zurück. Okay. Mein Tipp nochmal, auf jeden Fall davon weggehen und mach es so, wie die Anna es dir gleich sagen wird. Und ich wünsche dir dann wirklich alles Gute und toll, dass du so eine nette Freundin hast, die zu dir hält, die Laura. Dankeschön. Alles Liebe euch beiden. Okay, tschüss. Gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Antonia, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Antonia, um was geht's denn? Ja, mein Problem ist, dass ich keinen Spaß am Sex habe. Noch nie gehabt hast? Nee, noch nie gehabt. Hast du einen Freund? Ja, seit fast 6 Jahren. Seit 6 Jahren? Mhm, der weiß das auch nicht. Aber ihr habt Sex miteinander? Ja. Oft? Mehr oder weniger. Ja. Warum lachst du? Glück hat, alle 2 Wochen. Warum lachst du? Du sagst mehr oder weniger? Ja, es ist also... Ja, von meiner Seite mehr so ein Dulden, sich ergehen lassen irgendwie. Du lässt es über dich ergehen und du spielst ihm was vor. Ja. Und währenddessen empfindest du nichts. Nee. Und denkst schon daran, was du morgen bei Aldi einkaufen willst. Quasi. Mal übertrieben gesagt. Ja. Und er kriegt davon gar nichts mit. Nee. Aber er muss doch irgendwie ein bisschen mit. Oder spielst du das so perfekt? Ich habe das schon ziemlich perfektioniert über die Jahre, würde ich sagen. Aber es war auch so, dass er als Jungfrau war, als er in die Beziehung gekommen ist. Also das heißt, er kennt das gar nicht. Genau, er hat keine Vergleichsmöglichkeiten, wie das mit anderen Frauen ist. Nur jetzt langsam ist es halt so, dass es mich unheimlich belastet natürlich und unsere Beziehung auch langsam, weil aber dann muss dir das doch jedes Mal ein Grauen sein, wenn du denkst, oh, jetzt geht's wieder los, jetzt muss ich wieder ran. Ja, also eine Zeit lang ging's, also ich habe mich halt irgendwie abgelenkt und irgendwo dafür gesorgt, dass es schnell vorbei war. Aber jetzt im letzten Dreivierteljahr ist es auch irgendwo so, dass ich ihn eigentlich dafür verabscheue, obwohl er ja gar nichts dafür kann. Und das belastet natürlich auch die Beziehung. Also dieses Dulden, diese Sexualität Dulden hat jetzt mittlerweile schon zur Folge, dass es auch auf die ganze Beziehung abfärbt und du über ihn quasi schlecht denkst, obwohl er gar nichts dazu kann. Ja. Schon Du sagst, 6 Jahre seid ihr zusammen. Du bist, was habe ich gesagt, 23. Das heißt 17. Ja. War es auch dein erster Freund oder gab es noch andere Beziehungen vorher? Nee, ich hatte vorher andere Beziehungen und das ist halt nicht so ideal gelaufen, sag ich mal. Also, du hast noch nie in deinem Leben einen Orgasmus gehabt. Befriedigst du dich selbst? Ich habe es 2-mal gemacht, aber ich kann mir ja nicht selber was vorspielen. Und also bei den beiden Malen hat es auch nicht geklappt und es hat ja nichts gebracht. Ich weiß noch nicht, ob ich das selber irgendwie abwehre, ob ich mich irgendwie dagegen wehre oder vermutlich so. Vermutlich ja. Die Frage ist nur, warum? Warum? Ja, hast du irgendeinen Anhaltspunkt? Ich meine, du hast da wahrscheinlich sehr viel drüber nachgedacht. Ja, ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass ich das nie wirklich verarbeite. Also ich habe da auch mit keinem drüber gesprochen bisher. Gut, aber es muss ja seine Ursache irgendwo haben. Ja, es war halt schon so, dass ich, als ich jünger war, da schlechte Erfahrungen gemacht habe. Welcher Art? Ja, die Jungs, die ich kannte, die waren halt alle 4-5 Jahre älter als ich. Und die waren 2 Wochen lang lieb und nett und haben sich dann irgendwann auch das geholt, was sie haben wollten. Und ich war einfach zu jung, Wie alt warst du da? 13. 13. Das heißt, Ich sag's jetzt mal ganz dramatisch, du kannst es abschwächen. Du bist mit 13 Jahren von anderen Jungs vergewaltigt worden? Ja, im Endeffekt schon, weil ich mich halt auch überhaupt nicht zur Wehr zu setzen wusste. Mhm. Also ich habe den schon irgendwo anfangs verbal klar gemacht, dass ich das irgendwie nicht so wollte, aber dann war so, wenn Mädchen nein meinen, sagen meinen so ja. Mhm. Und irgendwann war bei mir der Punkt, wo ich mich einfach auch nicht mehr gewehrt habe, wo ich auch nicht weinen konnte, nicht schreien konnte, so, obwohl es weh tat. Und 13 ist man nur verdammt jung, ist man eigentlich noch Kind. Ja. Und die Jungs waren dann schon ein bisschen entwickelter, du sagst ein paar Jahre älter. Ja, die waren so 17, 18. 17, 18, das ist ja schon ein gravierender Unterschied. Mhm. Und so fing deine Sexualität an, dass du es quasi hast über dich ergehen lassen oder als Gewaltaktion quasi, ne? Ja. Weil du Angst hattest, wenn du dich gewehrt hättest, hätten die dich geschlagen oder weiß ich was. Ja. War es so? Ja. Mhm. Und ich habe da nie jemand drüber gesprochen, ich habe das immer sehr effektiv verdrängt irgendwie für mich. Aber so langsam kommt das halt auch alles hoch und ich merke einfach, dass ich das an meinem Freund auch ablasse. Mhm. Antonia, wie oft ist das denn damals, als du noch Kind warst, ganz junge Jugendliche mit 13 Jahren, wie oft ist das passiert, dieser gewaltsame Sex von Seiten der anderen Jungs? Ja, so 4-5 Mal. Mhm. Und danach warst du erstmal in Sachen Sexualität zu wahrscheinlich, ne? Da hast du dich nicht für interessiert, könnte ich mir vorstellen. Ne? Das war dir als unangenehm. Und war was für Männer erfunden wurde irgendwie. Mhm. Lass uns mal noch ein paar Schritte weiter zurückgehen, als du noch jünger warst. Mhm. Ist da irgendwas mal passiert, dass dir ein Älterer irgendwie zu nahe gekommen ist? Nee. Zu Hause irgendwas oder? Mhm. Das ist gar nichts. Also, es gab keinen sexuellen Missbrauch. Nee, das nicht. Das nicht. Zu Hause war es ein gutes Verhältnis mit den Eltern. Ja. Ja. Mhm. Also, aber ich meine, das kann natürlich sein, dass da wirklich die Ursache liegt, dass da so viel kaputt gemacht worden ist bei dir oder so viel Verspannung erzeugt wurde, dass du jetzt, wo du 23 bist, 10 Jahre später, immer noch völlig blockiert bist und du gar keine Lust an Sexualität hast. Ja, nur ich merke halt auch dass ich halt irgendwie, ich habe im letzten halben Jahr unheimlich zugenommen, unheimlich viel gegessen und ich weiß noch nicht, ob das irgendwo unterbewusst vielleicht damit zusammenhängt, dass ich mich durchaus unattraktiver machen will oder sowas. Vielleicht, das ist eine Art von Kompensation, irgendwas ist. Ja. Ich halte es auch für möglich. Ich meine, ich muss ihm das ja irgendwann mal sagen. Aber weißt du, was ich jetzt wichtig finde? Du sagst das Stichwort schon. Ich finde, als allererstes musst du es deinem Freund sagen. Du musst ihm alles sagen. Du musst ihm auch das erzählen, was du mir gerade erzählt hast. Was vor 10 Jahren passiert ist. Vielleicht kannst du es ihm noch viel detaillierter erzählen, damit er das auch richtig begreift, was das für ein Grauen für dich war. Ja, es wird natürlich. Angst, das ist noch 6 Jahren, das ist natürlich ein bisschen. Ja, du musst natürlich, ich meine, du kannst es ja auch ein bisschen vorsichtig ausdrücken. Hm. Du musst ihm ja vielleicht nicht sagen, dass du in den 6 Jahren überhaupt nichts empfunden hast. Er weiß immer so ein bisschen was. Also ich habe ihm immer so ein bisschen was erzählt und ich habe einfach gemerkt, weil aus, ich sag mal, sehr behüteten Verhältnissen kam, dass er da gar nicht mit umgehen konnte. Und dann muss er das jetzt mal lernen. Wie alt ist er? Auch 23. Auch 23. Du kannst es ja vielleicht in der Form formulieren, dass du sagst, dass du einfach mit der Sexualität Probleme hast. Hm. Und das liegt da und da und daran. Und du möchtest auch, und davon gehe ich ja auch aus, dass du daran was verändern möchtest. Ja. Möchtest du denn mit deinem Freund zusammen sein, weiter zusammen bleiben? Oder hast du das Gefühl, dass sich die Beziehung vielleicht doch, weil sie schon so lange ist und ihr wart so jung, dass sich das etwas ausgelebt hat? Nee, also ich liebe ihn immer noch unheimlich. Mhm. So, und wenn du ihm sagst, dass du daran was verändern möchtest, muss er als jemand, der dich auch lieb hat, muss das ja respektieren und das wird ihn auch beeindrucken. Und zu dem Verändern gehört natürlich, dass du erstmal sprichst, dass du ihm das erzählst. Und der zweite Schritt, das würde ich dir sehr dringend raten, ist der, dass du zu einem Psychologen gehen musst. Mhm. Weil das wirst du nicht alleine und auch nicht zusammen mit deinem Freund aufarbeiten können, was dir da widerfahren ist. Mhm. Vielleicht gibt es ja noch kompliziertere Zusammenhänge, die wir jetzt hier gar nicht erörtern können und wollen. Mhm. Aber ich meine, der allererste Schritt ist ja getan. Du hast jetzt hier angerufen. Das ist ja auch schon mal was. Ja, da hatte ich auch Angst vor, weil ich irgendwo wusste, dass das irgendwo was ins Rollen bringt. Ja, klar, klar. Nee, aber das zeigt ja auch sehr, wie, dass dir das Wasser bis zum Halse steht mittlerweile oder ein bisschen viel schon. Ja. Und das ist dann der erste Schritt zur Selbsthilfe, etwas zu unternehmen. Also erstmal Gratulation, dass du es gemacht hast. Ich glaube, dass einem das nicht so leicht fällt, wenn man so viele Jahre mit so einer Lüge gelebt hat. Ne? Das ist ja eine Lüge. Sprich mit deinem Freund und geh dann zu einem guten Psychologen. Und wenn du möchtest, können wir dir vielleicht auch noch behilflich sein, einen guten zu finden. Ja. Dann würde ich dir auch sagen, leg bitte auf und meine Psychologin, die Anna, ruft dich gleich an. Mhm. Ja? Okay. Alles Gute. Ja. Auf Wiederhören. 1.35 Uhr und 10 Sekunden, jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr, 45 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute eine Freitemennacht. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111. Und ich sage euch jetzt schon mal unsere Themen für nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema In den Fängen einer Sekte. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Seitdem funktioniert mein Sex wieder. Also Dienstag auf Mittwoch in den Fängen einer Sekte. Jetzt bin ich verbunden mit Nele und Nele ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi. Hi. Nele, was ist los? Warum hast du angerufen? Ja, ich weiß nicht. Ist irgendwie witzig, aber ich weiß nicht. Irgendwie muss sich dabei jetzt mal was loswerden. Ich habe gerade eben einen One-Night-Stand gehabt. Ganz frisch. Ja. Gerade eben. Ja, so vor 2-3 Stunden. Wow. War es schön? Einerseits schon, andererseits war es sehr komisch gewesen. Erzähl es uns, alles. und zwar, also ich kenne ihn ungefähr schon 1,5 Jahre. Mhm. Es ist aber vorher noch nie was gewesen. Mhm. Wir haben uns vor, was weiß ich, 3-4 Monaten zuletzt gesehen und letzte Woche kam eine SMS von ihm reingeflattert. Daraufhin haben wir uns heute Abend getroffen, waren erst was trinken und danach sind wir zu mir, wie das dann halt so abläuft. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, also es war, wie lange ging es? 2-3 Stunden? Mhm. Und immerhin. Ja. Aber du hast ihn dann schon zu dir gelockt, also du warst auch ein bisschen kribbelig, ne, oder? Ja, beide. Irgendwie. Beide. Also es übertrug sich so und dann hast du ihn mit nach Hause. Ja, ja, also es hat sich... Hat sich eigentlich schnell so rausgegeben, so vom Blicken und Gestiken her. Ja. Irgendwie. So, zwei Stunden hat es gedauert. Ungefähr. Ungefähr. Mhm. Nicht schlecht für einen One-Night-Stand. Aber, wie gesagt, auch komisch. Wenn man ihn kennt, muss man dazu sagen, er ist eigentlich ein sehr schüchterner, zurückhaltender und hat nicht viel Erfahrung mit Frauen. Mhm. Das weiß ich auch daher, dass ich ihn halt schon, wie gesagt, 1,5 Jahre kenne. Wie alt ist er? 26, sage ich. Schüchtern, nicht viel Erfahrung mit Frauen. Genau. Und ja, das Komische an der ganzen Sache war, teilweise war er sehr, sehr offen gewesen und es kamen mal Sekunden drin vor, wo irgendwie so ein Hauch von Zärtlichkeit zu merken war. Mhm. Und dann war er wieder, das konnte man richtig in seinem Gesicht sehen, total verkrampft gewesen. Da simst er dir gerade, hörst du? Nee, ich glaube, das ist meine Freundin. ja, man hat in seinem Gesicht gesehen, dass er total verkrampft war. Er hat richtig mit den Zähnen aufeinander gebissen und das Gesicht war so... Ehrlich? Ja. Das ist auch nicht so schön für dich dann. Ja, und ich du, weiß... Ich stelle mir gerade vor, du liegst unten, nehmen wir es mal klassisch. Umgekehrt. Und er knirscht mit den Zähnen und ist verkrampft. Ja, das ist richtig verkrampft. Nee, aber ich glaube eher... dass er irgendwie auf eine andere Schiene rausgeht. Also zu dem, was ich auch noch komisch fand, mittendrin sagte er zu mir, ist da nicht aufgefallen, dass ich rasiert bin. Und er hat sich untenrum, um seine Hoden rum, komplett kahl rasiert. Na gut, das machen ja viele. Ja, aber ich weiß nicht, ich finde das für einen Mann irgendwie nicht so normal, oder? Ja, na ja, doch. Ja. Aber mittlerweile ist das... Ich ist weiß das, nicht. Naja. Was vermutest du denn, auf welcher Schiene er ist? Ich weiß es nicht. Du machst mich ganz neugierig. Vermutest du, dass er irgendwie SM-mäßig drauf ist oder dass er schwul drauf ist? Nee, oder? Ich glaube, er steht irgendwie auf so kleine Mädchensex. Also ich will ihn jetzt um Gottes Willen nicht dafür urteilen. Also, warum? Wie kommt, nur weil er an den Hoden rasiert ist? Nein, weil er ist, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich dran war, wie ich die passenden Worte finde. Er ist, Ja, er wirkt unerfahren, er ist schüchtern, zurückhaltend, teilweise diese Verkrampftheit, diese Verbissenheit beim Sex, dieses ich muss jetzt kommen irgendwie und es ging dann irgendwie doch nicht und gut, das ist alles ein bisschen vielleicht nicht so zufriedenstellend für dich, aber wie kann man, aber warum daraus zu schließen, dass er auf kleinen Mädchen Sex steht, verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wohin, wie ich vorab gesprochen habe, konnte ich das irgendwie sehr gut erklären. Aber es muss ja schon für dich ein besonderer Eindruck gewesen sein, sonst hättest du hier nicht angerufen, ne? Ja, weil ich fand es, wie gesagt, total komisch. Es war richtig komisch gewesen. Weil er hatte irgendwie dabei zwei Gesichter. Mit kleinem Mädchensex meinst du, um es klarzustellen, dass er auf Kinder? Nein, so krass meine ich das nicht. Ich meine das so in der Art, dass er so auf junge Frauen steht, so in dem Alter, so von 13 bis 16. So noch mit Blümchenunterhose und mit Zöpfen und sowas irgendwie. Und ja. Aber das verstehe ich wirklich jetzt nicht, wie du das interpretierst aus dem, was du da erlebt hast, so wie du es mir gerade geschildert hast. Wahrscheinlich, Nein, er war zu 80% von diesen 2-3 Stunden war er total verkrampft, kalt. Es war keine Zärtlichkeit irgendwie im Spiel. Ich glaube, wenn man sich Marken gut versteht, gehört das teilweise auch irgendwie dazu. Okay, das habe ich so verstanden. Aber warum schließt du daraus, dass er auf diese Art von kleinen Mädchensex steht? Ich weiß nicht. Also ich befasse mich nebenher noch mit Psychologie. Ich studiere das nebenher. Und das sind irgendwie, ich will nicht sagen, dass er das jetzt hat, aber das sind irgendwie so erste Anzeichen davon. Oh. Und weil er auch so von seinem... Aber ist das nicht ein bisschen Küchenpsychologie? Nein. Das mag ja sein. Das ist ja nur so, wie ich das für mich zusammenreihe. Ja, ich würde eher so sagen, wie du es jetzt gerade gestellt hast. Der ist völlig verspannt und der ist... wenn man ihn kennt, wenn man noch seine ganze Person drumherum sieht, dann merkt man, dass irgendwas mit ihm ist nicht richtig. Also irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht, genau. Und darauf würde ich mich jetzt auch einigen wollen mit dir, wobei wir die rasierten Hoden mal zur Seite tun. Okay. Das ist nicht so ganz unüblich. Ja, okay. Ja. Gut, aber ich dachte das eher. Aber das heißt ja, du hast jetzt einen One-Night-Stand hinter dir, 2 Stunden lang, der für dich gar nicht so der Bringer war, ne? Doch. Obwohl er mit den Zähnen geknirscht hat. Nee, nicht geknirscht, er hat sie verkrampft aufeinander gebissen. Naja, gut, das ist ja dasselbe. Ja. Okay, nee, aber dadurch, dass er relativ unerfahren war, habe ich das so ein bisschen gelenkt. Du bist schon auch auf deine Kosten gekommen. Ja. Wie war er da? Denn das ist ja immer so ein ganz gutes Indiz, wie Leute drauf sind. Nach dem Orgasmus, genau danach, wie hat er sich dir gegenüber dann verhalten? Eiskalt. Eiskalt? Ja. Also ganz anders als vorher, noch in der Kneipe. Ja, eiskalt. Und er ist dann relativ schnell abgehauen? Ja, innerhalb von einer Dreiviertelstunde. Na, immerhin, eine Dreiviertelstunde ist ja noch lang. Was habt ihr da geredet innerhalb dieser Dreiviertelstunde? Ja, also er war ziemlich schnell angezogen. Hat, glaube ich, keine 5 Minuten gedauert. Und ja, er hat mir irgendwie von seinem Studium erzählt. Er studiert BWL. Achso, ihr habt das einfach geplaudert. Einfach nur so. Ja. Es war nichts... was mit dem Sexuellen zu tun gehabt hätte. Also die Nele hat gerade Sex gehabt, 2 Stunden. Genau. Mit jemandem hat jetzt muss ich brandheiß mal bei Domian anrufen und erzählen, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Ja. Ich schließe jetzt aber daraus, dass du das nicht nochmal mit dem wiederholst, oder? Oder doch? Ich weiß nicht, es ist komisch. Selbst wie wir jetzt danach noch uns hier gegenüber gesessen haben, hat man das noch irgendwie gemerkt, dass das noch in der Luft lag. Das heißt, irgendwie turnst dich auch an. Ja, weil, wie gesagt, er hat manchmal diese zärtlichen Momente, wo er warm ist, und er hat manchmal diese anderen Momente. Also da würde ich mal sagen, du bist in der Psychologie interessiert, in Sachen Psychologie interessiert. Erforsche das noch mal ein bisschen tiefer, indem du ihn noch einige Male zu dir einlädst. Mal sehen. Und dann rufst du uns immer schön an, erzählst uns, wie es dieses Mal war. Und irgendwann sind wir alle ganz, ganz gespannt, wie deine Analyse ist von diesem Mann. Okay. Ne? So, du bist jetzt entspannt. Ja, du kannst jetzt entspannt ins Bett gehen. Schön, mehr oder weniger schön oder merkwürdig schönen Sex gehabt, ne? So können wir es sagen. So ungefähr, ja. Auftritt im Radio und Fernsehen. Also, was will man mehr, ne? Ja. Jetzt kannst du dich entspannt ins Bett legen und das Wochenende genießen. Wie ein Baby schlafen. Genau, wie ein Baby. Nele, okay. Alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss. Stefan, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Stefan. Guten Morgen. weiß auch gar nicht, jetzt, wie ich richtig anfangen soll. Indem ich jetzt frage, was bei dir los ist. Ja, bei mir ist los, dass es in meiner Ehe mit dem Sex weder jemals geklappt hat, noch im Moment klappt. Weder jemals geklappt hat? Ja, wenn ich es so krass formulieren will. Wie lange bist du denn verheiratet? Bitte? Wie lange bist du verheiratet? Elf Jahre. Elf Jahre schon? Ja. Und es gab nie richtig guten, schönen Sex zwischen euch? Ich kann sagen, nein. Hartes Urteil, ne? Nach elf Jahren? Ja. Weiß deine Frau das? Ja. Warum gab es diesen schönen Sex nicht? Weil sie sich nicht fallen lassen kann. Mhm. Das heißt, du begehrst sie schon? Ohne Frage. Und du würdest gerne mit ihr alles Mögliche machen und es genießen, aber sie kann es nicht. Ja, genau. Und wenn man da elf Jahre zurücksteckt als Mann, ja, was macht das in dir? Es zerreißt einen. Mhm. Ich zerreißt es einen so, dass du auch schon auf Abwägen warst oder darüber nach? Das ist das größte Problem. Den Tag bereue ich bis heute. Das heißt, du bist fremdgegangen? Ja. Kürzlich? Immer wieder. Mhm. Also immer. Es gab also mehrere Male, dass du fremdgegangen bist. Ja. Wie viel Mal schon in den letzten Jahren oder überhaupt? Regelmäßig. Regelmäßig. Ja. Weiß sie das? Nein. Aber es macht dir ein großes, schlechtes Gewissen. Ja, weil das ist nicht der Ausweg. Ich will sie nicht verlieren. Mhm. Habt ihr Kinder? Ja. Viele? Drei. Drei Kinder. Mhm. Die Frau oder die Frauen, mit denen du fremdgehst, sind das immer neue oder sind das... Ja. Also keine festen Affären. Nein. Das sind fremde Frauen. Ja. Die lernst du wo kennen? Unterschiedlich. Teilweise im Internet oder auf Tagungen. Mhm. Beschreib mir mal, wie der Sex mit deiner Frau ist. Wie das abgeht. Wenn dann zwei Wochen um sind, dann, so habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt wirklich negativ reden möchte, dann ist nach zwei Wochen... schlägt bei ihr der Kopf um, dass sie sagt, jetzt muss ich mal wieder. Mhm. Wobei sie dann auch Spaß dran hat. Bist du sicher? Und da spielt sich hier vor. Wir haben ja gerade auch schon gehört, dass die Frauen das perfekt vorspielen können. Und das haben wir nicht nur gerade gehört, sondern das weiß man ja auch. Ich glaube schon, dass ich sagen kann, dass sie für ihre Verhältnisse Spaß hat, ja. Mhm. Wie lange dauert dann so eine Aktion bei euch? 20 Minuten. Ja. Kommt sie zum Orgasmus, sofern du das sagen kannst? Ja. Mhm. So, und dann ist wieder Ruhe, Sendepause, zwei, drei Wochen oder so. Ja, also ich werde von ihrer Seite her nicht begehrt. Seit elf Jahren nicht begehrt? Ja. War das denn ganz früher anders, als ihr euch kennengelernt habt? Nicht viel. Mhm. Und da hast du immer noch gedacht, na gut, das kann sich vielleicht noch verändern? Und gut, ich kann das nicht anders. Mhm. Ich sage ja, ich bereue den Tag, wo ich das erste Mal fremdgegangen bin und das andere habe kennengelernt. Seit wie vielen Jahren gehst du fremd? Acht. Acht Jahre. Acht Jahre. Elf Jahre verheiratet, acht Jahre fremdgegangen. Das schlägt aufs Gewissen. Das kann ich verstehen. Aber du bist ja in der Zwickmühle. Du würdest ja gerne anders leben, ne? Ich würde nicht gerne anders leben. Ich liebe nur meine Frau. Nee, ich meine, du würdest lieber so leben, dass du diese Sexualität auch mit deiner Frau erleben könntest. Ja. Wie oft und wie intensiv habt ihr beide über dieses Problem schon gesprochen? Regelmäßig, immer wieder. Wie begründet sie das denn, dass sie nicht will, dass sie dich nicht begehrt und so weiter? Sie sagt einfach, sie will mich ja, sie begehrt mich ja, aber nicht so oft. Aber du glaubst das auch nicht, dass sie dich nur selten begehrt. Du glaubst, dass es einfach nur so eine Pflichtübung ist. Schwierig. Es ist schwierig für mich, das zu glauben. Ist sie in deinem Alter übrigens? Ja. Mhm. Hat sie vorher schon sexuelle Erfahrungen gemacht, vor eurer Beziehung? Ja. Wie war es denn da? Erzählt sie darüber? War es da anders? Normal, denke ich. Mhm. Ich hab sie direkt angesprochen, ob da früher was war. Und das hat sie verneint. Mhm. Wir haben alles probiert. Ich hab mich mal vier Monate verwehrt. Ich habe vier Wochen lang jeden Abend Theater gemacht. Ich habe abgenommen. Ich habe alles probiert. in sämtlichen Variationen verschiedene Techniken versucht. Und hat sie die Vermutung, dass du fremd gehst? Ich denke nein. Mhm. Du bist ganz sicher, dass sie nichts neben mir hat? Ja. Mhm. Bist du auch ganz sicher, dass sie für sich keine Sexualität lebt? Ja. Mhm. Hast du eine Ahnung? Ich könnte mir vorstellen, dass du dir auch da tausend Gedanken gemacht hast schon. Warum das bei ihr so ist? Ob das an ihr liegt oder ob es an dir liegt? Ich denke, dass wir uns arrangiert haben. Wir sind in unserer Ehe recht erfolgreich. Wir haben vieles erreicht. Ich habe ein Studium hinter mir. Wir sind beide Ärzte. Wir sind, ja, wir haben viel erreicht. Mhm. Als Ersatz, als armer Ersatz im Grunde genommen. Ich wünschte mir viel andere Sachen. Mhm. Und gut, meine Frage war aber in eine andere Richtung gehend. Was du glaubst, woran liegt das? Wir sind jetzt vielleicht ein Stückchen weiter. Sie ist jetzt in Behandlung. Mhm. Und zwar bei einer Kollegin von uns, die ist Heilpraktikerin. Mhm. Und sie kam dann ganz entsetzt nicht, aber ganz locker nach Hause und sagte, du, da ist eine Kollegin, der habe ich mich anvertraut, weil das Problem diskutieren wir. Ich sagte, wir müssen uns helfen lassen. Mhm. Das wollte sie nie. Mhm. Sie sagte, ich gehe nicht mit dir gemeinsam zu einer Therapie oder sowas. Mhm. Und jetzt kam sie wieder von der Heilpraktikerin und sagte, das ist es. Ne? Aber das ist mit der kann ich reden. Und die Heilpraktikerin sagt, das ist ihr Typ. Und ich bin jetzt auch da gewesen und habe mich auch beraten lassen. Und sie hat mir gesagt, ich bin der Typ Sulfur. Und sie ist halt der Typ, der... Was bist du für ein Typ? Sulfur. Was heißt das? Sulfur ist ein Typ Mensch, der den Sex benötigt, braucht, häufig haben muss. Mhm. Und Sonja, beziehungsweise... Also der Hintergrund meiner Frage war ja, gibt es eventuell... in der Vergangenheit deiner Frau, so wie wir es gerade auch in der Sendung schon gehört haben und wie ich es tausendmal schon gehört habe, irgendwelche Dinge, Vorkommnisse, Erlebnisse, die dazu geführt haben vielleicht, dass sie sexuell so zurückhaltend ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, aber das wirst du natürlich dir wirklich nicht vorstellen können. Insofern finde ich diesen Schritt schon mal enorm, wenn sie jetzt zu jemandem geht, in der Hoffnung natürlich, dass das auch eine kompetente Frau ist, die auch das entsprechende psychologische Einfühlungsvermögen und das Wissen hat, mit einem derartigen Problem umzugehen. Es ist im Grunde genommen die letzte Hoffnung. Ich weiß nicht, wenn das jetzt nicht funktioniert, was dann passiert. Weißt du, was ich nicht verstehe? Wenn du sagst, ihr seid beide Ärzte, dass sie auch als Ärztin nicht sagt, okay, da liegt ein Problem vor, wir gehen jetzt zu einem Psychiater, zu einem Psychotherapeuten. Entweder gehen wir alleine, jeder alleine, oder wir machen es zusammen, als Paartherapie. Warum macht ihr das nicht? Warum will sie das nicht? Das müsst ihr doch auch einleuchten, dass es wenn nur so geht. Ich denke, sie ist ein starker Charakter, der keine Schwäche zeigen kann. Ja, aber wenn sie wird die Misere doch kapieren. Und die ja, Misere, natürlich versteht sie das. Und das ist aber auch das Problem im Web, denke ich, dass sie sich da nicht fallen lassen kann. Mhm. Was würde passieren, wenn du ihr offenbarst, dass du so nicht leben kannst und dass du musst ja nicht von 8 Jahren gleich reden, aber dass du sagst, dass du fremdgegangen bist? Ich denke, sie würde die Beziehung sofort beenden. Bist du sicher? Könnte nicht darin auch eine Chance liegen, dass sie, dass ein eingespieltes Verhalten aufgebrochen wird, dass sie kapiert, wie ernst es ist? Du gehst ja nicht aus purer Lust und Laune fremd. Du gehst ja fremd, weil da ein Manko ist. Und du würdest das ja viel lieber mit deiner Frau leben als. Wenn du ihr das wirklich richtig klar machst. Ich will es ja nicht erpressen. Ich will ja, dass sie mit mir den Sex genießt, weil sie es will und, ja. nicht, weil ich es will. Nein. Ich glaube, um erpressen geht es wirklich nicht, wenn man 11 Jahre runtergeschluckt hat, wie du es getan hast. Ich glaube, dann ist sie wirklich am Zug, etwas zu verändern und den ersten Schritt zu machen. Und aus dieser Tretmühle herauszugehen. Vielleicht ermisst sie schon gar nicht mehr. Oder gar nicht mal, wie schlimm das für dich ist und wie schwierig das für dich ist. Weil das so ritualisiert ist, euer Verhalten, kann ich mir vorstellen. Wenn ich das anspreche und ich sage, wie lange soll das noch gut gehen, was erwartest du von mir? Mhm. Dann sagt sie dann aber auch, willst du, dass ich mit dir schlafe, nur weil du es willst? Ne? Nein, du willst, dass sie mit dir schläft, weil sie es wirklich will. Aber da muss ja erstmal der Panzer aufgebrochen werden um sie herum, dass sie es wirklich will. Da habe ich alles versucht. Ich weiß es nicht. Ich setze jetzt alles auf. Weißt du, was ich an deiner Stelle machen würde? Hm? Ich würde an deiner Stelle, wenn sie das schon nicht alleine macht, wenn sie schon nicht mitkommt, zu einer therapeutischen Beratung mitgeht, mach es alleine. Geh zu einem Eheberater in eine Eheberatung. Erzähl ihr davon. Sag ihr, wenn du nicht mitkommst, gehe ich alleine. Und es wird etwas in Gang setzen bei dir, sicher auch in den Gesprächen mit dem Kollegen. Ja. Wäre mein Ratschlag an dich. Habe ich noch nicht probiert bislang, weil ich den Fehler immer bei ihr gesucht habe. Und ich im Grunde genommen immer noch den Fehler bei ihr suche. Weil ich würde auch trotzdem auch nochmal vorschlagen, dass du auch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Ja, gerne. Okay, ja, Stefan. Gerne. Leg mal auf, wir rufen gleich nochmal an. Gut, danke. Alles Gute. Tschüss. Nico, 18 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, Domian? Nico. Ja, hallo. Du bist aber laut auf meinem Kopfhörer. Ja, okay. Ich muss jetzt zum Ende der Sendung ein etwas anderes Thema anschlagen als Beziehungskisten. Bitte, ich bitte darum. Und zwar mache ich seit geraumer Zeit Tiere besoffen. Du machst Tiere besoffen? Tiere besoffen, ja. Was für Tiere? Säugetiere. Und zwar, kurz zur Vorgeschichte, wir hatten mal im Biokurs eine Exkursion auf dem Bauernhof und durch Zufall am Rande sagte der Bauer dann, dass alle Säugetiere von Natur aus die Neigung haben, Alkohol zu trinken. Mhm. So wie wir Menschen auch. Wie bitte? Genau. So wie wir auch, ja. Menschen sind auch Säugetiere, also tun sie es auch. Ja. Naja, und das war ein Anlass für zwei Freunde von mir und mich, das einfach mal auszuprobieren, uns da mal schlau zu machen. Mhm. Weil für uns eben auch wichtig war, dass die Tiere nicht darunter leiden. Und ja, als das dann für uns klar war, haben wir das einfach mal ausprobiert. An welchen Tieren? Wir haben das zuerst zu dritt ausprobiert an Nagern, an einem Hasen, an einem Hamster und einem Meerschweinchen. Und was habt ihr denen zu trinken gegeben? Wir haben das uns ausgerechnet nach Körpervolumen und haben das dann eben so portioniert, dass es eben im Verhältnis der Körper... Bier. Normal. Was? Bier. Nein, normal Alkohol pur. Wie Alkohol pur? Alkohol pur, aber eben... 96-prozentiger Alkohol? Wie bitte? Wie pur? 96-prozentiger Alkohol? Richtig, das geht nur damit, weil sobald du andere Sorten, andere Getränke nimmst, sind so viele Zusatzstoffe drin, dass es eventuell sein könnte, dass die Tiere aufgrund dieser Zusatzstoffe, die dann drin sind... Also ihr habt es genau dosiert, habt es genau berechnet. Was war der Effekt? Wie waren die Tiere drauf? Der Effekt war sehr lustig, weil es ja das erste Mal war. Das heißt, die Tiere haben koordinativ überhaupt nichts mehr gebacken bekommen, sind gegen die Käfigwand gelaufen, konnten nicht mehr stehen, haben sich auf den Rücken gelegt und haben gezappelt. Und ja, das war dann eben das Resultat. Ich hoffe, dass ihr dieses Experiment nicht noch mal wiederholt habt. Ja, Moment. Wir haben uns dann überlegt, aufgrund dieser Reaktion, dass es wohl besser wäre, das nächste Mal etwas sorgfältiger zu planen und das nicht unbedingt an solchen Tiergrößen aus Tieren, die also in keinem Verhältnis zum Menschen stehen. Deshalb bin ich dann, mein Großvater ist Fleischermeister. Mach mal nicht so ausführlich. Ihr seid ja gleich okay. rum. Also der Fleischermeister hat eine Schafherde und da habe ich es alleine mal mit einem Schaf ausprobiert und die Reaktion war sehr interessant, weil ich festgestellt habe, dass eben die Reaktionen ähnlich sind wie bei Menschen. Mhm. Also, dass man praktisch, also, dass diese Tiere anfangen, völlig absurde Dinge zu tun. Ja. Dennoch hoffe ich, dass du das nicht weiter fortführst, diese Experimente. Nein, ich werde es nicht weiter fortführen, aber es war einfach mal interessant, das zu sehen. Ja, glaube ich auch. Und im ersten Moment lache ich natürlich auch, wenn du das erzählst. Ja. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es schon ein bisschen gemein. Ne? Ja, ich überlege aber, ob ich es nochmal mache. Nee, mach es nicht nochmal. Warum denn nicht? Ach, denn die armen Tiere. Warum denn? Weil es nicht okay ist. Das ist auch eine Form von Tierquälerei. Naja, es geht. Naja. Wir müssen Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Okay, Domian, ich hab mich verarscht. Tschüss, okay, nette Verarsche, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, bei Wolfgang Spikowski, bei Malte Emels, Christian Parth, Stefan Gehrich, Jan Gräfe zu Baringdorf und Heide Schweizer. Die Themen nächste Woche heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in den Fängen einer Sekte und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Seitdem funktioniert mein Sex wieder. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende, ein schönes Wochenende. Wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag, wieder mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr immer anrufen und um 1 sind wir dann da. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Schönes Wochenende nochmal. Bis dann, ciao.